Am 2. Dezember erschien das Album Der Kanzler singt des Schröder-Imitators Elmar Brandt. Darauf ist auch der Steuersong, den ein paar Wochen später das ganze Land mitsingen konnte, auch die Kinder in meiner Klasse und ich. Ich erhöhe euch die Steuern, gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Es wurde zum Volkssport, Politiker als Lügner zu bezeichnen und sich über Schröder lustig zu machen. Er wurde zur Karikatur seiner selbst. Die ganze SPD wurde blass neben ihm, die Grünen genauso. Wenn es um Politik ging, dann ging es um den Kanzler und wenn es um den Kanzler ging, dann ging es um seine Lügen. Die SPD wusste natürlich, dass ihr das nicht gut tat. Aber Schröder schien unverzichtbar. Ein Anführer, ein großer, charismatischer Mann, eigentlich auch beliebt bei den Leuten. Es ist ironisch, aber Polizsatire macht Politiker nicht unmöglich oder ohnmächtig. Sie macht sie oft sogar mächtiger und unverzichtbarer innerhalb ihrer Parteien. Worüber man lacht, daran erinnert man sich. Schröder war einer geworden, den alle kannten. Es gab keinen zweiten. Und jetzt musste er dem Volk zeigen, dass er sich kümmert.